Lesezeit in HR2 Kultur und heute liegt die 7. von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid bereit. Im Mittelpunkt des Romans steht ein gewisser Herr Jakob und das Fräulein Tschernatzke, dem Herr Jakob einen Strauß roter Rosen geschickt hat, was sie so gar nicht zu würdigen weiß. Schließlich trifft sich der gesamte Kreis der Vollidioten zu einem Bürofest in der Pardon-Redaktion. Das Fest geht in der heutigen Folge seinem Ende entgegen. Herr Jakob ist längst verschwunden, nur die Standhaften und Trinkfesten halten noch die Stellung. Darunter auch Fräulein Tschernatzke. Und ein weiteres Fräulein gesellt sich zur Tafelrunde, Carla Koppler. Hans Zischler liest weiter. Zuerst teilte Fräulein Koppler mit, sie habe furchtbaren Durst und sie trank sofort ein ganzes Weinglas Whisky leer, das ihr von Herrn Jungwirt eifrig hingereicht worden war. Alsdann zog Fräulein Koppler aus ihrer Tasche ein mir schon bekanntes furchtbares Gerät, einen sogenannten Lachsack, ein Ding, aus dem von einer elektrischen Batterie gespeist, eine männliche Stimme ununterbrochen und in wahrhaft grauenerregender Weise lachte und alle höhere Gesellschaftskultur gnadenlos niedermähte. Fräulein Koppler, obwohl nur sie selbst Vergnügen an diesem Teufelswerk empfand und alle anderen Festgäste bitterlich dreinschauten, ließ den Lachsack eine Viertelstunde lang lachen und war auch dann nicht von ihrem Mitbringsel abzulenken, als sie von Herrn Jungwirt um ein Tänzchen gebeten wurde. Allerdings trank sie noch ein Glas Whisky und schließlich ließ sie sich in einen Bürosessel plumpsen, streckte die Füße von sich und sagte mehrmals hintereinander, »Bin ich kaputt, bin ich kaputt!« Dann erst wurde sie friedlicher, fingerte aus einem Glas 4 Essiggurken, verzehrte sie, steckte sich endlich ein Zigarillo an, schloss die Augen und gab erstmal wieder Ruhe. Wir hatten übrigens einmal einen noch größeren Lachfreund als Fräulein Koppler in unserer Gruppe. Dies war Herr Jürgen Meister, ein aufgegebener Jurist, der trotzdem praktisch immer lachte und keinen Grund brauchte. Beziehungsweise er hatte bei Herrn Knott 800 Mark Schulden und lachte vielleicht, weil er sie nicht zurückgab. Herr Meister legte beim Lachen auch eine bewundernswürdige Lautstärke an den Tag und er konnte es fast genauso gut wie der elektrische Lachsack. Herr Domingo wollte ihn einmal hereinlegen und sein Lachen entlarven, indem er nämlich zum Ausklang einer grandiosen Lachkanonade von Herrn Meister selber heftig und grundlos zu lachen anfing und so ganz unüberhörbar Herrn Meister nachechote, so dass dieser es sogar selbst merkte, sich aber sofort Rat wusste und am Ende von Herrn Domingos Lacheinsatz seinerseits wieder brausend zu lachen begann. Und so ging es dann weiter, wobei immer abwechselnd Herr Meister und einer von uns Umsitzenden lachte. Es war genau die musikalische Form eines Rondos. A, B, A, C, A, D und so weiter. Nach einer Viertelstunde lief Herrn Meister der Schweiß über das prächtig glänzende Gesicht. Er gab aber noch nicht auf und lachte weiter, insgesamt 25 Minuten, wobei es zuletzt sogar noch zu einer schon unglaublichen Fortissimo-Steigerung brachte, bevor er nun wirklich erschöpft abbrach. Insgesamt aber hatte sich Herr Meister glänzend und meisterhaft aus der Affäre gezogen. Übrigens lachte er 5 Minuten später schon wieder heftig und grundlos. Doch zurück zum Festsaal. Das heißt, von einem richtigen, rauschenden Fest konnte jetzt kaum mehr die Rede sein. Es handelte sich praktisch nur noch darum, dass einzelne Personen nachdenklich vor sich hinschauten, zur Rockmusik träumten oder auch ein wenig dämmerten und vielleicht 2, 3 Teilnehmer ab und zu noch miteinander raunten oder murmelten. Ich erkannte in dem matt erleuchteten und durch Rauchqualm fast undurchdringlich gewordenen Festsaal die Umrisse von Fräulein Bitz, Herrn Rösselmann, Herrn Domingo, Herrn Knott, Herrn Jungwirt, das schlafende Fräulein Koppler und eigenartigerweise war auch noch immer Fräulein Tschernatzke anwesend und saß nun still und fast abwesend in ihrem Drehstuhl hingelagert. Insgesamt aber hatte das Fest jeden Glanz, jede innere Form verloren. Eine baldige Auflösung war zu befürchten und nichts war passiert. Da passierte aber doch noch etwas. Nachdem nämlich von Beginn an andauernd sogenannte Pop- und Rockmusik vorgetragen worden war, legte Fräulein Czernatzke auf einmal etwas ganz anderes und Neues auf, nämlich den Hirt auf dem Felsen von Franz Schubert, jenes wunderbare Idyll für Sopran, Klavier und Klarinette, das so eindringlich und herzerquickend den vollen Zauber frühromantischer Sehnsucht ausspielt. Das half aber nichts, sondern es wurden unter den Festgästen sofort unzufriedenes Murren und Scharren und abwehrende Satzbrocken laut, und jemand, ich glaube Herr Knott, fragte dumpf, was der klassische Rotz da solle. Doch ungewollt glutvoll plärrte umgehend Fräulein Czernatzke auf diese Schubert-Feinde zurück, sie sollten ihre dumme Fresse halten oder abhauen. Sofort herrschte wieder knisternde Spannung im Festsaal, und sie webte auch gleichsam unterirdisch fort, als Herr Knott eingeschüchtert »Ja, ist schon gut« nachgemault hatte. Allerdings war es jetzt fast mäuschenstill im Festsaal geworden, nur Herr Rösselmann klappte noch mehrmals und stur sein Feuerzeug auf und zu, und es war gut zu hören, was da Herrliches gesungen wurde. »Wenn auf dem höchsten Fels ich steh, ins tiefe Tal herniedersehe und singe und singe.« Herr Knott sah zu dieser schönen Eröffnung trotzig und verächtlich drein, Herr Rösselmann saugte verständnislos an seiner Zigarette, Herr Domingo ächzte wie unter einer schweren Zumutung und Fräulein Pitz las respektlos in einem Journal. Einzig Herr Jungwirt hatte eine aufmerksame, ja verständnisvolle Miene aufgesetzt. Spürte auch er, wie ich, die Fäden, die sich von hier aus zu Herrn Jakob erstreckten? Vorgetragen wurde das Lied übrigens von Kammersängerin Rita Streich, einer putzigen kleinen Dame, mit der zusammen ich in Regensburg einmal Cocktails getrunken und dazu Don-Kosakenlieder gebrüllt habe. Es war schon 5:30 Uhr früh und der Hotelportier musste Frau Kammersängerin Streich sogar verwarnen. »Je weiter meine Stimme dringt, je heller sie mir wiederklingt von unten, von unten. Mein Liebchen wohnt so weit von mir, drum sehn ich mich so heiß nach ihr hinüber, hinüber. Wie viel Uhr es eigentlich sei«, trompetete arglos Fräulein Carla Koppler, die wohl gerade in ihrem Sessel erwacht war. »Fresse halten«, kreischte nun schon ganz ungezogen Fräulein Czernatzke, die die ganze Zeit über in ihrem Drehstuhl hingegossen gesessen und mit den zur Zimmerdecke gerichteten Augen gekreist hatte. »Ja, ja, ja«, brummte verstört Fräulein Kobler. »Hat jemand eine Zigarette für mich?« »Mensch, Koblerin«, japste zornig Fräulein Czernatzke, »sei doch mal ruhig!« »Ja, ja, ja, ist schon gut«, brummte erneut das verschreckte Fräulein Kobler. Und schon leitete es über zum Adagio-Teil. »In tiefem Gram verzehr ich mich, mir ist die Freude hin. Auf Erden mir die Hoffnung wich, ich hier so einsam bin.« Was wollte sie eigentlich, diese Czernatzke? Vier Herren hetzten nachweislich hinter ihr her, und eins dieser Liebchen saß gar nicht weit entfernt im Kränz. Da könnte sie jederzeit hinüber, hinüber rennen, verdammt! So sehnend klang im Wald das Lied, so sehnend klang es durch die Nacht. Da schellte das Telefon. »Du kannst mich mal gewaltig um diese Zeit«, schrillte Fräulein Czernatzke und hob nicht ab. Das Telefon klingelte aber beharrlich weiter, und so führte Fräulein Czernatzke schließlich mit den Worten »Verdammter Idiot« das Gerät an ihr Ohr. »Wer ist da?«, rief sie gleich darauf unwirsch. Und dann »Ach so, du bist es. Was?« »Nein, die Mitzi ist nicht mehr da. Die ist mit der Birgit weg.« »Was? Warum sie nicht in den Kränz gekommen ist?« »Das weiß ich doch nicht. Frag sie doch selber.« »Was? Wo ist dein Bruch in der Logik?« »Hör mal, ich weiß es nicht und ich möchte jetzt meinen Schubert anhören.« »Ja, tschüss.« »Der Kerl ist einfach besoffen«, sagte Fräulein Czernatzke zornig. »So, und jetzt will ich mir nochmals meinen Schubert anhören.« »Hör mal«, sagte feindselig Herr Knott. »Dann lass aber zuvor die anderen die Mücke machen. Ich gehe noch einen Schlag ins Altheidelberg. Geht wer mit?« »Warum denn nicht in den Kränz?«, fragte Fräulein Kuppler. »Da sitzt der Jakob drinnen«, sagte Herr Knott, »und terrorisiert uns nur.« »Mit seinem Bruch in der Logik«, ergänzte heiter Herr Domingo. »Oh Gott, oh Gott!« Diese Feiglinge, allen Problemen ausweichen, nur weg von den Leiden der Nächsten, Augen zugemacht, das war ihre Moral. »Ich würde ins Altheidelberg nachkommen«, rief ich den Aufbrechenden zu, »in einer halben Stunde.« Vorerst wollte ich mir gleichfalls noch einmal den Hirt auf den Felsen anhören und anschließend Fräulein Czernatzke vielleicht etwas aushorchen. Kaum waren die Schubert-Feinde zur Tür hinaus, legte Fräulein Czernatzke mit einem demonstrativen Seufzer der Erleichterung ihr Lied wieder auf, stützte den Kopf zwischen die Arme und Knie und schloss die Augen. Auch ich lehnte mich beschaulich in meinen Bürosessel zurück. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieser bunte Nachmittag noch so hochromantisch enden würde? Wie nicht mehr von dieser Welt? Dieses Adagio, war es nicht wie ein Atemholen der Menschheit? Die Herzen es zum Himmel zieht mit wunderbarer Macht. Gleichzeitig nahm ich allerdings wahr, dass ich nicht mehr besonders scharf denken konnte. Nun ja, was hieß das eigentlich, dass es die Herzen zum Himmel zieht? Die einen zog es zum Krenz, die anderen ins Altheidelberg und meines? Zu Fräulein Majewski, zur türkischen Frau? Nun, die war tot. Das heißt, ich weiß es nicht genau, vielleicht. Da war der Hirt auf dem Felsen schon wieder aus. Aber wortlos legte ihn Fräulein Czernatzke ein drittes Mal auf, steckte wieder den Kopf zwischen die Knie und schloss die Augen. Wusste sie eigentlich, dass auch ich noch zugegen war und ihre Sehnsucht voll beobachtete? Wem galt diese verdammte Sehnsucht denn nun eigentlich? Ich dachte, die Sache mit Herrn Johansen ginge klar. Nun, wie gesagt, jene türkische Frau. Eines Tages war sie in ein Auto gestiegen und in die Türkei verreist. Aber vielleicht kommt sie doch zurück, herüber, herüber, wie Frau Streich gerade wieder säuselte. Wie konnte man nur in der Türkei sterben? Irene hieß sie, jawohl. Das heißt, zuerst hieß sie Katharine und erst mit 22 Jahren kam der große Schwenk und da hieß sie plötzlich Irene. Und das sagt ja fast alles. Irgendwas musste auf dem Standesamt schiefgelaufen sein, vielleicht der Vater besoffen oder der Beamte. Jedenfalls ging es dann ab in das Reich des Halbmonds. Im Übrigen, damit man mich ein wenig besser versteht, möchte ich hier schnell ein Gedicht über die möglicherweise tote Frau einfügen. Ein Gedicht sogar in freien Rhythmen, das auch in einem ganz anderen Stile gehalten ist als diese Aufzeichnung da. Ich beherrsche nämlich zahlreiche Stile und Tonfälle und halte es in diesem Punkt vollkommen mit meinem Vorbild Wolfgang Amadeus Mozart, der ja in einem Brief aus dem Jahr 1778 an seinen Vater geschrieben hat: »Ich kann so ziemlich alle Arten und Stile von Kompositionen annehmen und nachahmen. Und ich halte diese Fähigkeit durchaus nicht für eine Charakterschwäche, sondern für gut. Doch nun zu dem Gedicht über die möglicherweise tote Frau. Gardasee. Liebliches Städtchen am Lago di Garda. O guarda, guarda. Verwaschen blinkt der See. Schlaf ein, Ragazza mia pazza, wie ruhendes Wasser, wie wehender Wind, wir alle Opfer des Sexus sind. Schäferin, ach, wie haben sie dich so süß begraben, Funiculi, Funicula, o wärst du schon da. Vage Funken am Horizont, sind's Willen der herrschenden Klasse? Die Nacht, die entmutigend blaue, la notte, das allzu intime Gewässer, siehst du das Weltmeer dort hinten? Selig doch scheinen wir in uns als Körper, ich, du, Verquickung, nie Ruh. Zypressen vom Wahnwitz des Eros durchdrängte, wir alle Gehängte des großen Vater Pan. Geliebte, es will Abend werden, Waldung, sie schwankt heran, bäumewärts, Himmelan. O Baby, ich hack dich ins Knie, deine großen blauen Augen, sie sind wie ein Spiegel des Sees. Ah, la terra mi manca, e tu, perché così piangi? Geliebte, sieh hin, der See, der tief, tief blaue See. Ich meine, dieses Gedicht ist sicher nicht besonders geistreich und eine Zeile ist sogar von Goethe gestohlen. Auch gefällt mir nicht unbedingt der rüde realistische Ton, in dem ich da einmal über die Liebe spreche. Das kommt ja direkt an Herrn Jakob ran. Aber das Werk unterscheidet sich doch meiner Meinung nach wohltuend durch seine unüberhörbare lyrische Kraft und Naturverbundenheit, Zeile 3, 6 und 18, von gewissen heute üblichen pornografischen Machwerken, schon durch die raffiniert eingesetzte italienische Sprache. Und habe ich zu viel versprochen, als ich einen völlig anderen Stil angekündigt habe? Plötzlich hörte ich vom Stuhl Fräulein Czernatzkes her ein leises Schnauben, ja Schnarchen. Tatsächlich, sie schlief. Der Hirt auf dem Felsen hatte es also im dritten Zupacken geschafft. Oder, um mit Hölderlin zu sprechen, was ist denn der Tod und alles Wehe der Menschen? Geschieht doch alles aus Lust und endet doch alles mit Frieden. Das ist vollkommen richtig. Da saß sie, schlummernd in ihrem Bürostuhl und ihrem ursprünglich so frechen roten Kleidchen. Charmant, charmant. Was sie wohl träumte? Während Herr Jakob im Krenz wahrscheinlich noch immer kämpfte und kämpfte. Wenn er jetzt an meiner Stelle wäre. Er könnte Fräulein Czernatzke lange und eingehend anschauen und dann mich ins Café Härtlein bestellen und mir mitteilen, ich wusste gar nicht, wie hübsch die Czernatzke ist, verdammt. Sollte ich Fräulein Czernatzke wecken? Sie, die da so süß und friedlich schlummerte und so gleichmäßig schnaubte? Nein. Da hatte ich einen besseren, ja, einen überragenden Einfall. Ich legte noch einmal den Hirt auf dem Felsen auf, damit sich dieser sogar noch in den Schlaf und in das Unterbewusstsein von Fräulein Czernatzke einmogelte und auf diese Weise vielleicht Herrn Jakob doch noch eine letzte Startchance eröffnete. Irgendwie musste es doch zu deichseln sein. So dann löschte ich alles Licht und stahl mich aus Festsaal und Büro. Auch ich war jetzt rechtschaffen müde und wollte nach Hause, vielleicht beim Einschlafen ein letztes Mal die angenehmen Gedanken an die tote türkische Frau mobilisieren. Doch auf der Straße merkte ich plötzlich, dass sich meine Schritte sozusagen automatisch zu den Freunden ins Altheidelberg bewegten. Nun, in sein Schicksal musste man sich ergeben. Nur immer zu, du tapferer Gesell. Doch an der Pforte des Altheidelberg ereilte mich ein Tiefschlag. Geschlossen. Was tun? Die Freunde in der ganzen Stadt suchen? Da fasste ich mir ein Herz und trabte, zuerst etwas niedergeschlagen, dann sogar fröhlich, wirklich nach Hause. Ja, ich pfiff sogar vor Zufriedenheit. Die Genugtuung über meine edle Haltung stimmte mich so ausgelassen, dass ich vor meiner Haustüre beinahe noch einmal kehrt gemacht hätte und in den Krenz weitergelaufen wäre, Herrn Jakob brüderlich beizustehen. Nein, hier tat Härte Not. Ich zwang mich in meine Wohnung mit dem Versprechen, mir einen Kaffee zu bereiten und dann ganz ruhig meine Lage zu überdenken. Ah, das war wirklich wunderbar zu Hause. Ein dampfender Kaffee, eine Zigarette zum Reflektieren und jetzt noch die passende Musik aufgelegt. Aber was? Es musste etwas sein, das selbst noch den Hirt auf dem Felsen in die Schranken verwies und so Fräulein Czernatzkes Grenzen aufzeigte. Nun, ich kann nur jedem empfehlen, in diesem Fall Gustav Mahlers Abschied aus dem Lied von der Erde zu berücksichtigen. Welch eine unsägliche Wehmut, die da sofort aus der ersten chromatischen Klarinettenfigur hochsteigt, schmerzlich wieder zum Ausgang zurücksinkt und in eine raunende Naturstille mündet, aus der dann gleichsam schon tonlos, unirdisch eine Altstimme herauswächst. Die Sonne scheidet über dem Gebirge, in alle Täler steigt der Abend nieder. Wunderbar! Welch fesselloses Glück und fessellose Schwermut! Ausdruck wird zum Schluchzen. Wie durch Säure hat Leid darin sich zusammengezogen, als würde es gar nicht mehr ausgedrückt. Adorno. Ganz wie bei Herrn Jakob. Das Gesicht war sauer und leidvoll zusammengekniffen und nur noch ab und zu ein knapper Ausdruck. Wie eine Silberbarke schwebt der Mond. Oh Gott, da war sie wieder, die Türkin, dieser vermaledeite Horror-Erotikus. Als ob Gustav Mahler sie vorausgeahnt hätte, diese blöde Irene. Good night, Irene, Irene, good night, I see you in my dream. Eigentlich eine recht hübsche kleine Melodie. Oh, diese Türkei-Flüchtigen. O corin grato, tutte passato. Nein, das war einfach zu aufreibend. Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Was war das eigentlich heute für ein erzdummes Fest gewesen? Warum war Fräulein Majewski so laut gewesen? Warum war sie zu den Negern gelaufen? Was hatte eigentlich Frau Knott heute den ganzen Abend über getan? Verdammt! Mir sagt man ja nichts. Wann empfing Herr Rösselmann jene ominöse Barbara? Würde dann Herr Jungwirt sofort Fräulein Bitz überwältigen? Und immer dieses Auf und Nieder der Terzenketten. Diese Ballade des Unterliegens, Adorno. Dieser Rösselmann mit seinem Bienenstich. O mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold. O corre ingrato! Plötzlich musste ich in einer gewissen Nervenüberbewegung heftig losweinen, und das war so schön und lustig, dass ich vor Freude eine Zigarette anstecken musste, welche sofort alles wieder neutralisierte, so dass es gewissermaßen umsonst war. Herr Rösselmann und sein Bienenstich an diese beiden reichte natürlich Gustav Mahler nicht heran, in Venedig zu sterben. Was wusste eigentlich Herr Hock? Also, wie war das nun? Zuerst Doris Jakob, dann Fräulein Mitzi, dann Fräulein Czernatzke, dann wieder Fräulein Mitzi, dann die Dame in Rot, dann wieder Fräulein Czernatzke, dann wieder Mitzi, dann Ruth Brandt? Warum eigentlich nicht gleich die Queen? Dass die Hühnigin von Engeland läge an meinen Armen. Da würde der Prinzgemahl Philipp schauen, wenn plötzlich Herr Jakob herandonnerte. O weh! Schon wieder ging es los, das Unerträgliche. Ich gehe, ich wandere ins Gebirge. Genau das sollte Herr Jakob tun und uns hier im Frieden lassen, Einsiedler werden und nie mehr wieder hier auftauchen und unseren Damen nachröhren und sie mit Blumen belästigen. Nun, die türkische Frau hat nie etwas gegen Rosen einzuwenden gehabt. Sie hat auch nie so unbeherrscht gebrüllt wie gewisse Damen in unserer Stadt, hat nie Schuldlose beleidigt und trotzdem auch ganz gern den Hirt auf dem Felsen angehört. Ihr war wahrscheinlich alles gleich. Deshalb wanderte sie auch in die Türkei. Ich suche Ruhe für mein armes Herz. Auch Fräulein Czernatzke wollte in Ruhe gelassen werden, wollte sich ihre Kreise nicht stören lassen von Herrn Jakob. Wie stand eigentlich Jakob zu Gustav Mahler? Ach was! Dreck? Die liebe Erde all überall. Genau, all überall das Gleiche. Kannst du mir 20 Mark leihen? Das geht dann ohne weiteres klar. Ich möchte sie flachlegen, aber sie lässt sich nicht, verdammt. Ich werde ihr einen Brief schreiben, einen Brief, in dem alles steht. Ewig, ewig. Dr. Mangold und Pettler stehen am Dresen, doch Klosen ist's gewesen. Herr Rösselmann, brennt das Fräulein Mitzi an. Mitzi und Mimi, die Queen, gibt sich Jakob hin. Gustav Mahler heißt der Zahler. Irene aus Mykene. Ich weiß am Gardasee ein kleines Strandcafé. Gruß und Kuss vom Bosporus. Jakob Knallkopp. Jakob Peter pumpst Rohleder. Weib, Weib, Zeitvertreib. Schenkt man sich Rosen in Tirol. Südtirol und das Trentino bleiben deutsch. Anschließend muss ich zweifellos seelisch übermüdet eingeschlafen sein. Hans Zischler las die 7. von 10 Folgen aus dem Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid.